zunächst mal muss man dazu sagen, dass das Wort Kritik in diesem Begriff eigentlich nichts zu suchen hat. Deswegen setze ich persönlich den Terminus auch immer in Anführungszeichen. Es handelt sich hierbei ja auch nicht um eine Form von Kritik, sondern eigentlich um ein Ressentiment, um ein antisemitisches Ressentiment sozusagen, um eine modernisierte Form des Antisemitismus, der mit Kritik, wie gesagt, dann auch nichts zu tun hat. In letzter Konsequenz spiegeln sich dort auch eigentlich klassische antisemitische Stereotype wieder, die aber quasi auf eine Kollektivebene gehoben wird. Das heißt, vieles von dem, was sich früher gegen, auch jetzt wieder in Anführungszeichen, den einzelnen Juden gerichtet hat, richtet sich heute gegen den Staat Israel sozusagen als Kollektivsubjekt, als Staat der Juden eben. Der Historiker Leon Poliakow hat nicht umsonst davon gesprochen, dass Israel der Jude unter den Staaten sei. Dementsprechend widerspiegeln sich dort eben die ganzen Ressentiments, die man vom klassischen Antisemitismus kennt, in der modernsten Form, die es gibt, eben in der Israelkritik oder meinetwegen auch im Antizionismus. Warum ist denn jetzt diese sogenannte Israelkritik so landläufig beliebt? Also woher kommt vielleicht dieses Bedürfnis? Was bedeutet das, dass es quer durch alle politischen Lager solche Sachen zu beobachten sind? Ja, es ist in der Tat so ein gewisser Kitsch, den diese Israel-Kritik da als Funktion erfüllt. Jetzt muss man dazu sagen, dass der klassische Antisemitismus nach Auschwitz natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, out gewesen ist. Oder vielleicht nicht out, aber zumindest war klar, dass man nicht einfach ungebrochen weitermachen konnte. Das heißt, man hat versucht, diesen Antisemitismus auf eine Ebene zu bringen, die vermeintlich unverdächtiger scheint. Dabei hat sich dann die sogenannte Israel-Kritik ja förmlich angeboten. Das heißt, man konnte im Grunde genommen gewisserweise weitermachen, konnte die Ressentiments modernisieren, ohne auf sie verzichten zu müssen. Und da hat sich Israel dann quasi angeboten, natürlich nicht aus freien Stücken, ganz klar, sondern in den Augen der Antisemiten angeboten, weil es vermeintlich unverdächtiger schien. Und die Ergebnisse sieht man heute, wenn beispielsweise in Umfragen Werte herauskommen, wie 38,4% der Deutschen, die Ansicht vertreten, bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Es sind mehr als ein Drittel. Und da zeigt sich dann eigentlich auch ganz gut, schon an so einem einfachen, simplen Beispiel, wie das zusammenhängt. 39,5% sagen, viele Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen. Das überträgt man dann auch ganz schnell mal auf Israel. Also es ist, wie gesagt, durch diese Kollektivierung, durch dieses Bringen auf die Ebene des Kollektivsubjekts, ist es quasi der Königsweg, der dort beschritten wird, um dem Vorwurf zu entgehen, man verhalte sich weiterhin so antisemitisch wie früher. Nun hat aber zum Beispiel 2009, glaube ich, war das die Kanzlerin verlautbaren lassen, dass eine unbedingte Solidarität mit Israel wichtig sei. Warum ist das aber trotzdem in der Bevölkerung nicht angekommen? Also was sind da die Ursachen dahinter? Naja, man könnte jetzt sagen, dass das, was Angela Merkel da gesagt hat, also die Sicherheit Israels als Teil der deutschen Staatsräson zu begreifen, das waren ja letzten Endes ihre Worte. Ich würde behaupten, dass das in der Bevölkerung keine Mehrheit findet, dass also sozusagen die Kanzlerin sich dadurch deutlich israelfreundlicher verhält als der Rest der Bevölkerung. Es ist natürlich einfach auch eine Möglichkeit, sozusagen die deutsche Vergangenheit auf eine ganz eigene Art und Weise zu bewältigen. Auch das wiederum natürlich in Anführungszeichen, indem man so tut, als ob es die unmittelbare Konsequenz aus der deutschen Vergangenheit sei, Israel jetzt in ganz besonderer Art und Weise zu kritisieren. Das bot sich dann als Projektionsfläche an. Der Punkt dabei ist auch, dass diese Israel-Kritik, die ja partout kein Antisemitismus sein will, auf einen wesentlichen Punkt, einen wesentlichen Aspekt abstellt. Der ist nämlich, Juden haben wehrlos zu sein und sich in die ihnen zugedachte Opferrolle zu fügen, um in Deutschland in den Genuss von Solidarität zu kommen. Das bedeutet, dass man um die toten Juden trauert, am 9. November beispielsweise oder am 27. Januar, also dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, aber umso härter gegen diejenigen Lebenden oder Überlebenden zu Felde zieht, die es in Wort oder Tat mit Israel halten. Das heißt, begegnen die Juden dem Antisemitismus aktiv und nötigenfalls mit Waffengewalt. Das heißt, widersetzen sie sich ja der Rolle, die man quasi hierzulande für sie vorgesehen hat. Dann sind sie dann plötzlich die Aggressoren, die Landräuber, die Besatzer, die Kriegsverbrecher, die Friedensfeinde, die Kindermörder, die Nazis und so weiter und so fort. Also damit hat man sozusagen auch versucht, diesen Bruch, den Auschwitz ja herbeigeführt hat, aus dem Weg zu gehen, indem man quasi so tut, als ob die Israel-Kritik quasi die Konsequenz aus der deutschen Vergangenheit sei. So nach dem Motto, dass das, was wir früher damals getan haben, da müssen wir heute dafür sorgen, dass es niemand anders tut und schon gar nicht diejenigen, die dort damals unsere Opfer gewesen sind und heute quasi dasselbe tun, wie wir damals, nur eben etliche Jahrzehnte später. Was denken Sie dann, wie sich das Bild dieser Israel-Kritik verschieben wird oder ob die weiterhin so beliebt sein wird? Gerade wenn wir uns den Sommer angucken, der dieses Jahr war, waren ja riesige Demonstrationen, antizionistische, die aber auch großteils von einem migrantischen Publikum getragen werden. Wie sehen Sie das, dass das in Deutschland sich weiterentwickelt? Was diese Demonstrationen jetzt im Sommer betrifft, muss man natürlich sagen, dass ein neuerlicher Tiefpunkt gewesen ist. Es ist ja immer so, dass wenn es irgendwelche Kriege gibt, an denen Israel beteiligt ist, dass es dann zu diesen Aufmärschen kommt. Das war Ende 2008, Anfang 2009. ja auch schon so bei der letzten militärischen Operation, den letzten militärischen Schlägen im Gazastreifen, da gab es auch schon Massenaufmärsche. Und diesmal war es eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer. Es gab dann so ein paar kritische Kommentare in den deutschen Medien zu diesen anti-israelischen Manifestationen. Allerdings stand dabei, so ist zumindest mein Eindruck, zumeist weniger das Entsetzen über den offenkundigen Judenhass der Demonstranten im Mittelpunkt, als vielmehr die Sorge, dass die sorgsam gehegte, in Anführungszeichen, Israel-Kritik in Misskredit geraten könnte. Man hat das eigentlich an vielen Kommentaren sehen können, an vielen Kommentaren, die gesagt haben, ja, das ist sicherlich zu verurteilen, was da auf der Straße passiert, aber man muss natürlich trotzdem weiterhin Israel kritisieren dürfen, man muss weiterhin die Siedlungspolitik in Israel kritisieren, den Gazakrieg, den könne, dürfe und müsse man kritisieren, hat beispielsweise Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung geschrieben und weiter wörtlich, man kann, darf und muss beklagen, dass Israel zur Verewigung des mörderischen Nahostkonflikts beiträgt. Und da zeigt sich dann, dass selbst solche in wohlgesetzte Worte gekleideten Formulierungen sich in der Substanz gar nicht so groß unterscheiden von dem, was letztlich auf der Straße sich zugetragen hat, auch wenn das von einem anderen Publikum ausgeführt worden ist. Aber die Zeitungen haben dazu sozusagen die Begleitmusik gespielt, haben das Ganze entsprechend unterfüttert. Sie hatten nur so ein bisschen die Befürchtung, dass man ihnen auf die Schliche kommen könnte, dass eben ihre heißgeliebte Israel-Kritik da in Misskredit geraten könnte. Und deswegen gab es halt einige Distanzierungen, die aber doch sehr, sehr durchschaubar waren, wie ich fand. Gibt es denn überhaupt eine legitime Kritik an der Staatsregierung Israel? Kriegert schreibt ja in seinem neuen Buch zum Beispiel, das sollte überhaupt nicht Gegenstand einer Debatte in Deutschland sein. Wie sehen Sie das? Wie sieht eine legitime Kritik an der israelischen Politik aus? Das sehe ich erstmal völlig genauso wie der Kollege Stefan Griegert. Man muss ja dazu sagen, was treibt die Leute eigentlich? Das ist ja, finde ich, den wesentlich interessanteren Punkt. Also die kann es natürlich schon geben. Also der Punkt ist nur, dass jede Kritik, die es in Deutschland gibt, zumindest die ich kenne, immer auf diese Dämonisierung und Delegitimierung zielt. Es gibt ja diesen sogenannten 3D-Test, den Nathan Sharansky mal entwickelt hat. 3D, der gesagt hat, immer dann, wenn Israel dämonisiert, delegitimiert oder mit doppelten Standards gemessen wird, sprich wenn Standards angelegt werden, die man an andere Staaten nicht anlegt, dann schlägt die normale Kritik sozusagen in Antisemitismus um. Und wenn ich mir die Beispiele so angucke, auch jetzt wieder aus dem jüngsten Krieg, diese Operation Schutzlinie, was die Medienberichterstattung, aber natürlich ganz besonders die Demonstrationen auf den Straßen betrifft, dann wird man fast ausschließlich Beispiele finden, wo genau dieser 3D-Test mit Glanz und Gloria bestanden wird, sprich, wo es genau zu dieser Dämonisierung, Delegitimierung und zu den doppelten Standards gekommen sind, die dann in letzter Konsequenz immer auf die Existenz Israel zielen und mit einer legitimen Form von Kritik natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Mir ist vor allen Dingen nochmal eins aufgefallen jetzt bei dem letzten Waffengang, und das ist ein vermeintliches Argument, das eigentlich immer kommt, wenn Israel in irgendeiner Form sich militärisch zur Wehr setzt gegen seine Feinde. Das ist das Argument der Unverhältnismäßigkeit, das auch vordergründig unverdächtig zu sein scheint, weil es ja vermeintlich auf diese Zweck-Mittel-Relation zielt. Und damit glauben sich diejenigen, die sich dieses Arguments bedienen, immer so ein bisschen aus dem Schneider zu sein, denen sie sagen, das ist doch eine sachliche Form von Kritik, das wird man doch noch dürfen und so weiter und so fort. Und auffällig ist es ja, dass sich fast jeder, der Israel diese Unverhältnismäßigkeit vorwirft, um eine Antwort auf die Frage drückt, wie denn eigentlich eine verhältnismäßige Reaktion auf die Angriffe von Hamas und Co. auszusehen hätte. Das heißt, ganz egal, ob Israel jetzt Luftschläge ausführt, ob es Bodentruppen entsendet, ob es Hamas-Funktionäre gezielt ausschaltet oder auch nur eine Blockade verhängt, um die Einfuhr von Kriegsgütern zu verhindern, der Vorwurf, dass es Massaker verübt, dass es Kriegsverbrechen begeht, dass es Kollektivstrafen verhängt, dass es die Situation eskaliert, den Gazastreifen in das größte Freiluftgefängnis der Welt verwandelt und so weiter und so fort. Diese Vorwürfe kommen ja dann immer. Und in der Theorie versäumt es ja kaum jemand, Israel immer ganz großzügig ein Recht auf Selbstverteidigung zuzubilligen. Das fehlt eigentlich nie. Das sagt jeder, der sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, Antisemit zu sein, sagt, aber ich bin doch für das Existenzrecht Israels. In der Praxis aber läuft die Kritik an dieser vermeintlichen Unverhältnismäßigkeit der israelischen Maßnahmen eigentlich immer darauf hinaus, dass das Land sich eigentlich überhaupt nicht verteidigen soll. Und ich finde diesen Punkt wirklich einen ganz besonders wichtigen, weil er einfach so schön deutlich macht, dass die Kritik an sich eben erstens keine ist, zweitens selbst völlig unverhältnismäßig ist und drittens letztlich darauf hinausläuft, dass Israel wehrlos sein soll, sprich, dass es sich die Juden wieder in diese Rolle fügen soll, wehrlos zu sein, wie das ihnen von den meisten Deutschen zugedacht wird. Das soll dann sozusagen auch die Konsequenz aus der deutschen Geschichte sein. Und das merkt man dann auch immer in diesen Medienberichterstattungen ganz gut, wo es dann immer heißt, das sei doch kein Antisemitismus. Aber in letzter Konsequenz ist es im Kern eben doch genau das.